scopo di queste settimane, che non sono, ripeto, ed è l'unica cosa che dico sempre, come segretario dell'istituto, in cui sono quasi in funzione di maggiordomo, nel senso doppio del termine, di custode della casa e di colui che così ha questo dovere di presentare e di far avviare i lavori. Dico nelle mie funzioni di maggiordomo, appunto, l'unica cosa che dico sempre, fino alla noia, è che questo non è un congresso, ma è semplicemente un seminario. Tutto è diverso dal congresso nei tempi, nelle modalità, in tutto. Perché per il congresso questi tempi di una relazione di mezza giornata sarebbero lentissimi, non sarebbero tempi adatti. Mentre per un seminario, se la discussione è veramente si accende vivacemente e sostanzialmente, diventano, abbiamo visto molte volte, per fortuna, tempi necessari proprio per poter sviluppare uno scambio vero e proprio. Ma detto queste parole, appunto, che sono per me ormai consuete, però sono felice di dirlo ogni volta, devo soltanto portare i saluti del Presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, del Senatore Kessler, quale per impegni politici di questi giorni non può essere presente, ma che è venuto lunedì scorso per la scorsa settimana e segue da vicino i nostri lavori. Qui c'è il dottor Andreoli, che è segretario dell'Istituto Trentino di Cultura. La parola è al nostro presidente, al professor Adam Wandruska, la cui personalità, non ha bisogno di presentazione, c'è solo da aggiungere che la sua presenza è un po' preziosa, ma non solo, insomma, è quasi un po' il simbolo del nostro istituto, in questo dialogo che io credo Wandruska faccia in se stesso tutti i giorni tra le due culture. Ja, aus diesen kurzen Begrüßungsworten ist für die wenigen, die kein Italienisch gut verstehen, wohl nur hervorzuheben, dass Herr Poli betont, dies ist kein Kongress, sondern ein Seminar. Und deswegen gibt es nur einen Vortrag pro halben Tag, damit möglichst viel Zeit für Diskussionen bleibt. Das ist der Sinn des Ganzen, dass möglichst viel miteinander geredet wird. Dann wurden also begrüßt der Herr Senator Kessler, der nicht persönlich kommen konnte, der sich durch Dr. Andreoli vertreten lässt, und unser Präsident wurde als Symbol des Instituts und seiner Kontinuität und der doppelten, der Nähe zu zwei Kulturen herausgestellt. Und ich glaube, jetzt wird unser Präsident selber diesen Gedanken oder andere weiterführen. Danke vielmals. Zunächst mal herzliche Begrüßung. Forse comincio prima in italiano. Avete già sentito da Paolo Prodi che è il vero motore o il simbolo del nostro istituto, l'organizzatore, l'ideatore, insieme col senatore Kessler, che allora era presidente della regione nel 73, quando questo istituto è stato fondato. E perciò due parole, che noi adesso siamo in, anche abbiamo un modesto piccolo giubileo. Non siamo nati 100 anni fa come Benito Mussolini e neanche 500 anni fa come Martin Lutero, ma siamo nati 10 anni fa, e questo è anche per un istituto già una ragione di essere contenti di aver, in questi tempi che corrono, di aver vissuto già 10 anni, e speriamo ancora molto che vivremo ancora molto di più. 10 anni fa, nel 3 novembre, data fatidica per le relazioni italo-germaniche, italo-austriache, data della firma dell'armistizio di Villa Giusti a Padova e data dell'entrata delle truppe italiane qui a Trento, per caso. Allora, 10 anni fa, nel 3 novembre 73, questo istituto ha cominciato i suoi lavori con una inaugurazione, appunto, dal allora presidente della regione Bruno Kessler, che tuttora è il nostro nome tutelare, perché questo istituto fa parte dell'Istituto Trentino di Cultura. l'Istituto Trentino di Cultura è la nostra madre che ci dà il latte per vivere, almeno la maggior parte. Abbiamo anche subito cominciato l'anno dopo con i nostri seminari, e anche questo è una ragione che noi possiamo essere contenti. Questo seminario è il 20° seminario. Abbiamo fatto subito nel 73, abbiamo cominciato con 2 seminari, uno di storia medievale, uno di storia moderna. Allora la settimana scorsa c'era quello di storia medievale, storia proprio periodo prima della riforma, ed era un istituto, un seminario riuscitissimo, coordinato da Paolo Prodi e dal professor Johannek di Münster. E questa volta questo seminario, coordinato da 2 colonne del nostro istituto, soci del nostro comitato scientifico, dal professor Corsini e dal professor Lille. Il professor Corsini fa anche parte della giunta che dirige qui, aiuta Prodi nella direzione dell'istituto. Forse posso dire che in principio nel 73 il nostro presidente era Hubert Jedin, il compianto Hubert Jedin, che come storico del Concilio di Trento naturalmente aveva un legame speciale con la città di Trento, col capitolo di Trento. Era Hubert Jedin, sì, il grande storico, era maestro anche di Paolo Prodi, e da questa collaborazione fra Jedin e Prodi dal punto di vista intellettuale e con Kessler anche dal punto di vista organizzativo è nato questo istituto. Das wollte ich noch kurz sagen, darf ich noch auf Deutsch sagen, wir haben unser Jubiläum, wir sind jetzt 10 Jahre alt, am 3. November 1973 wurde hier in diesem Raum mit der Gründung, in diesem Haus, mit der Gründung des wissenschaftlichen Beirats, des Comitato Scientifico und der Wahl von Hubert Jedin durch einen Vortrag und eine Ansprache des damaligen Präsidenten der Region, des jetzigen Senators Kessler, Bruno Kessler, die Arbeit begonnen. Dieses Seminar, dieses Institut hat auch sofort begonnen mit Seminaren, immer ein Seminar der mittelalterlichen und eines der neueren Geschichte. Im Herbst, im September 1974, sodass dieses Seminar jetzt das 20. ist, also auch das ein Jubiläum, eine runde Zahl. Vielleicht darf ich auch noch sagen, l'ho dimenticato, che naturalmente non facciamo soltanto seminari, ma anzitutto per tutto l'anno, specialmente con Paolo Prodi e con i suoi collaboratori, Pierangelo Schiera e Giuseppe Olmi, che lavorano per tutto l'anno anche per la biblioteca, e organizzano sempre dei sabati di Villa Tambosi, incontri di Villa Tambosi. Also es werden also hier auch Begegnungen, Samstag Einzelvorträge, Herr Lill hat schon einige Male solche Vorträge gehalten, mit Diskussionen. Darf Paolo Prodi zitieren, er sagt das ja immer wieder, dass hier dieses Institut eine Stazione di Posta, eine Poststation auf dem Weg zwischen dem italienischen, der italienischen Welt und der deutschsprachigen Welt, dem deutschen Sprach- und Kulturraum ist. Daher ist also alles das, wie Publikationen und so weiter, gehört auch dazu, und eben diese Begegnungen, Studienmöglichkeiten. Wir haben eine Bibliothek, wenn ich das vielleicht sagen darf, von ungefähr 50.000 Bänden inzwischen schon. Das ist also eine ganz ordentliche Bibliothek. Unser Chefbibliothekar ist augenblicklich auf einer Tagung, Giorgio Butterini. Aber es steht natürlich auch allen die Bibliothek hier zur Verfügung während der Zeit. Wir werden sie ja dann auch besichtigen, der Bibliotheker, die più di 50.000 volumi, anche questo è una cosa durante un intervallo si potrà poi visitare. E insomma tutto questo è una preghiera personale, eine persönliche Bitte noch, dass es soll nicht sein, es besteht natürlich immer wieder die Gefahr bei einer solchen Zusammenarbeit, dass nach einem deutschen Vortrag sich eine Diskussion zwischen deutschen Spezialisten entwickelt und nach einem italienischen Vortrag eine Diskussion und zwischen italienischen Spezialisten. Wir werden uns bemühen und die beiden Herren, die ja auch beide Sprachen sprechen, dass eben die Diskussion auch immer sozusagen von einem Lager ins andere herübergeht und nicht nur an einem Tag nur italienische Probleme diskutiert werden, denn gerade der Vergleich und der Unterschied ist außerordentlich nützlich. Ho chiesto ancora, se posso dire questo in italiano, che c'è sempre un po' il pericolo che dopo una conferenza in italiano, di un italiano, poi gli specialisti fanno una discussione solo fra italiani, o se c'è una discussione, se c'è una relazione tedesca, che poi la discussione è assolutamente tedesca, e cerchiamo di intervenire anche a vicenda, perché questo è uno dei vantaggi, appunto il paragone, anche le differenze fra i due paesi e le cose in comune, io credo che ci aiuta anche a capire meglio la storia, sia quella germanica, austriaca, eccetera, da un lato, e quella italiana, se facciamo continuamente anche il confronto fra le due aree linguistiche che qui nel Trentino si incontrano e delle volte si sono anche scontrati, ma noi siamo qui non per scontrarci ma per incontrarci. E con questo ho finito. Grazie. Prego il coordinatore di prendere la due parole pratiche. Ich möchte an dieser Stelle nur zwei praktische Hinweise geben. Erstens braucht unsere Sekretärin möglichst bald ihre Formulare mit der Angabe der Reisekosten, am besten im Laufe des Vormittags gleich in der Pause, damit das über Tag ausgerechnet werden kann. Und zweitens ist für heute Abend ein gemeinsames Abendessen geplant. Es hat sich erwiesen, dass es immer recht günstig ist, dass einmal alle Stipendiaten, Redner, Gäste zusammen bei Tisch sitzen und dass aus diesem Convivio dann ein Gespräch wird. Das ist also heute Abend um 8.30 Uhr, um 20.30 Uhr im Restaurant Roma, welches die meisten von Ihnen wegen der zentralen Lage leicht finden werden, gleich an dieser Piazza, an der gestern das Volksfest war, mitten in der Stadt. Allora questa sera alle 8:30 è una cena comune al ristorante Roma vicino a Piazza Cesare Battisti al centro della città. Alle 8:30, allora una cena comune in cui ci saremo tutti e poi vi vorrei chiedere di consegnare quei moduli per le spese di viaggio alla nostra segretaria qui al primo piano entro questa mattina. Genügt das von dort? Forse posso ancora salutare, l'ho dimenticato, c'è anche il direttore del giornale Adige qui fra noi, no? È anche salutato. No, è già andato fuori. Già andato via? È uscito. Sono venuti troppo tardi. Scusami, è stata tradotta questa? No, purtroppo no. Ha detto una bugia il presidente quando ha detto che noi due parliamo le lingue, io purtroppo capisco la lingua, ma non allora sarebbe molto opportuno per gli scopi di questo seminario se ognuno dei borsisti volesse brevemente presentarsi, dire con due parole chi è, da chi viene e di che materie si occupa. Cominciamo subito qui, fanno l'insan. Mi chiamo Renzo De Rosas e sono ricercatore all'Università di Venezia, Facoltà di Lettere. Devo dire con un po' di imbarazzo che mi presento per primo, in quanto non ho particolari competenze né di ricerca diretta sui temi che vengono trattati in questo seminario, perché mi occupo essenzialmente, mi sto occupando adesso di storia sociale veneta in periodo napoleonico, in particolare della mobilità patrimoniale in questi anni. Questo è molto importante. Touch, off, jeder spricht hier in seiner Sprache. Mein Name ist Regina Krieger, ich komme von der Universität Bonn, bin allerdings Romanistin, Italienistin und mache nebenbei Neurogeschichte und schreibe zurzeit eine Arbeit über die Conciliatore in Südamerika. Conciliatore, über die Conciliatore. Mein Name ist Angelika Gernert, ich komme auch von der Universität Bonn, studiere bei Professor Bracher, bin von Haus aus also Politikwissenschaftler, allerdings mit historischem Selbstverständnis. Und ich arbeite über den Journalismus in dieser Epoche, italienischen Journalismus. Mein Name ist Matthias Hansius, ich komme von der Universität Köln. Ich habe eine Magisterarbeit über Alfred von Romans geschrieben und warte jetzt auf meine mündliche Prüfung, die auf mich zukommt. Über Alfred von Romans passt wunderbar hinein. Mein Name ist Ralf Schubert, ich komme ebenfalls von der Universität Köln. Ich habe studiert Geschichte und Französisch und habe eine Examensarbeit geschrieben über das Italienbild der deutschen Vierteljahrsschrift. Nome Gaetano Bonetta e mi occupo di storia della scuola e lavoro presso l'Università dell'Aquila. L'Aquila. All'Aquila, all'Università dell'Aquila. Prossimo? Croce. Ich heiße Bernhard Flee, komme aus Tübingen und bin Mitarbeiter von Professor Tenbruck. Von Hause aus bin ich Soziologe und beschäftige mich mit der Geschichte der sozialen Ideen. Der nächste, ja? Mi chiamo Cyprien Lemas, vengo da Oxford e studio il pensiero conservatore e anche il sanctimonialismo e preparo il dottorato a Oxford. So, die nächste Dame, la signorina. Io mi chiamo Francesca Sofia e sono ricercatrice presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma e mi occupo della statistica della pubblica amministrazione dall'età napoleonica. Mi chiamo Gisella Menoni Brunazzi, mi sono laureata e sono devocitore all'Università di Parma, mi sono occupata interamente del periodo francese napoleonico negli Stati Parmensi e poi successivamente rapporti di politica estera tra Austria e Stati Parmensi nel periodo delle rivoluzioni del 31. Insieme con dalla professoressa, dalla signora Pinkerleara, sì. Dinastia, sì. Le vostre dinastie. Mi chiamo Laura Muscati, sono ricercatore della Facoltà di Lettere dell'Università di Roma e mi occupo da qualche tempo dei rapporti culturali tra Italia e Germania, cioè in particolare tra il Piemonte e la Germania, nell'ambito della riscoperta degli studi storico-giuridici del 1800. Er will mette vielleicht stellen Sie sich auch noch vor. Ja, non sono borsista. Ah, sì, scusi. Sono soltanto abituato. Frequentatore abituato. Ich heiße Karl Butrus, studiere in Mainz Geschichte und Romanistik und habe also jetzt mit einer Magisterarbeit angefangen, die allerdings den Zeitraum hier etwas rausfällt über die Auseinandersetzung und die Anerkennung des Königreichs Italien in den deutschen Mittelstaaten. Aber von der Thematik her gehört das sehr herein. Ich heiße Franz Bauer, ich habe bei Gerhard Arritte in München promoviert über das Flüchtlingsproblem in Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin jetzt Assistent bei Dieter Albrecht in Regensburg und dabei ein Habilitationsthema zu suchen oder auszuarbeiten, das unter Umständen auch in die italienische Geschichte der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hineinreicht. mir liegt der Fall ähnlich. Ich heiße Günter Heidemann. Ich komme von der Universität Bayreuth, ich bin dann Assistent. Ich habe mich auseinandergesetzt mit der deutschen Geschichtswissenschaft nach 1945 im Vergleich mit beiden deutschen Geschichtswissenschaften, also westdeutschen und DDR-Geschichtswissenschaften. Lauter. Ja, also, die Akustik ist hier schlecht. Ja. Sitzt auch hier so im Mikro. Ich habe mich auseinandergesetzt mit der DDR-Geschichtswissenschaft und der westdeutschen Geschichtswissenschaft nach 1945 und überhaupt der Nachkriegsgeschichte und bin jetzt dabei, so erste mühsame und zaghafte Anfänge einer Habilitationsarbeit mit dem Thema Italien und England zu machen, auch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Deswegen kommt mir das sehr zu Pass, dass ich hier dann teilnehmen kann. Ja, ich glaube, dieses Panorama hat ergeben, dass die meisten... Das Panorama hat ergeben, dass die Stipendiaten alle sehr viel über diese Themen wissen und viel mitdiskutieren werden, denn darauf kommt es ja hier an. Und jetzt, glaube ich, können wir uns doch, trotz der Strenge von Herrn Ghisalberti, einer, der sofort weitermachen möchte, eine knappe Viertelstunde erlauben, damit wir um 11 Uhr pünktlich mit seinem Vortrag beginnen. Das Mittagessen, das gemeinsame Mittagessen, ist hier in der Nähe für 13:30 festgesetzt. Da haben wir also eine Stunde Vortrag und eine gute Stunde Diskussion. Ja.